Weltkrieg ist verloren, der Kaiser ins niederländische Exil geflohen. Eine frierende Frau stopft bündelweise Geldscheine in einen Ofen, um ihre Wohnung ein wenig zu wärmen. Die Menschen in Deutschland leben zum ersten Mal in einer Demokratie. Doch kaum jemand scheint etwas damit anfangen zu können. Der Enkel des Kaisers. Als der gut, aber nicht sonderlich auffallend gekleidete Herr die Kommandantur der Reichswehr in Gotha nahe Erfurt betritt, wird er mit demutsvollen Ehrbezeugungen und an Maßlosigkeit grenzender Unterwürfigkeit von einem Reichswehroberst im Stande eines Barons in Galauniform empfangen. In schneidigem Militärtonfall begrüßt er die kaiserliche Hoheit huldvoll und erntet ein mildes Lächeln. »Freundlich, lieber Baron, freundlich, aber wenn ich bitten darf, dann königlich, Hoheit. Kaiserlich, leider, leider. Tja.« Der Baron Reichswehroberst macht eine tiefe Verbeugung, während Prinz Wilhelm von Hohenzollern in einem geräumigen Sessel Platz nimmt. »Lieber Oberst, bin etwas, wie sagt man, verärgert. Wissen ja, Baron, rotes Thüring, naja, und so weiter.« Hörte, dass sich Zeitungen wegen Beziehung, die ich zu Herrn Offizieren angeknüpft habe, echauffieren. Äußerst peinlich. Leider. Tja. Das Haus Hohenzollern und mit ihm die gesamte Riege des deutschen Adels ist nach dem Ersten Weltkrieg entmachtet und seiner politischen Ämter enthoben. Vor allem die Familie des nach Holland geflohenen Kaisers hat sich aus öffentlichen Angelegenheiten völlig herauszuhalten. Die junge demokratische Presse beobachtet aufmerksam, was die Söhne und Enkel des Hauses Hohenzollern treiben. Die aufgeklärten Kräfte im Lande wissen nämlich nur zu genau, welch starken Einfluss sie immer noch ausüben. Vor allem der Adel hält nach wie vor fest zu seinem Kaiser. Inoffizielle Seilschaften zwischen Militär und Aristokratie lassen sich da ebenso wenig ausschließen wie persönliche Engagements einzelner Mitglieder des ehemaligen Herrscherhauses mit Führungszirkeln der Reichswehr. Für die alte, hochwohlgeborene Herrschaftsschicht ist die freie Presse eine unsägliche Plage. Zum ersten Mal in seiner Jahrhunderte währenden Geschichte sieht man sich der Meinung von Menschen niederen Standes schutzlos ausgeliefert. Journalisten, Provinzpolitiker, selbst Arbeiter können in der neuen Staatsform frei ihre Meinung sagen und sich sogar kritisch zum Verhalten hoheitlicher Personen äußern. Ein Skandal in den Augen der Noblesse. Ein Zustand, der dauerhaft nicht hingenommen werden kann, den man über kurz oder lang beenden und in die alten Verhältnisse zurückführen muss. Nicht anders sieht das auch der Baron Reichswehroberst, obwohl er bereits seit mehreren Jahren im Dienste des demokratischen Staates steht. Königliche Hoheit geruhen, völlig unbesorgt zu sein, habe selbstverständlich sofort Nötiges veranlasst. Mitteldeutsche Zeitung in Erfurt hat bereits vorzügliche Richtigstellung veröffentlicht, ebenso Leipziger Neue Nachrichten, ganz famosen Artikel gedruckt. Nur üble Blätter wie Volksbote und Tribüne in gewohnter Gehässigkeit gegenüber angestammtem Herrscherhaus geschmiert. Habe auf geeignetem Wege durch Kommandeur Erfurt nachgegriffen, weil natürlich Journalie untolerierbar. Beachtlich, Herr Baron, beachtlich. Immer nur so weiter, entgegnet der Prinz mit anerkennendem Kopfnicken. Der Baron ist ob dieses Lobes entzückt und lädt den hohen Gast sogleich auf einen edlen Tropfen ein. Ach, sollte eigentlich nicht. Papa sehr dagegen, entgegnet der Prinz und der Baron zeigt sich verständig. Königliche Hoheit vorbildlich gehorsam, kann bei königlicher Hoheit nicht Wunder nehmen, da königlicher Vater kaiserlichem Großvater ebenfalls immer gehorsam. Dennoch gestatte mir als älterer Herr königlicher Hoheit diesen dunkelroten Tropfen respektvollst zu empfehlen. Noch während der Baron die Flasche in Händen hält und auf eine Antwort wartet, zieht der Prinz seine Stirn in Falten. Auch Zeitungen in Leipzig meiner Anwesenheit Thüringen aufgegriffen? Peinlich. Wenn Papa erfährt, weil nämlich eigentlich Hochschule. Wenn Potsdam erfährt, äußerst peinlich, lieber Oberst, kolossal verdrießlich. Tja, dann erhebt er sich. Der Baron stellt eilig die Flasche beiseite und begleitet den Prinzen zum Ausgang, erneut zusichernd, alles zu veranlassen, um jedwede Berichterstattung über königliche Hoheit in allen Presseorganen mit sofortiger Wirkung voll und ganz zu unterbinden. Aufmerksam, lieber Baron, beachtlich. Werde nicht verfehlen, bei Gelegenheit hinzuweisen. Dann steigt der Prinz in seinen Wagen und lässt den Baron Reichswehroberst überglücklich auf der Schwelle seiner Kommandantur zurück. Es war ein großer Tag für ihn. Er hatte einen leibhaftigen Spross des Hauses Hohenzollern zu Gast. Und er muss feststellen, dass die vielgeschmähte Arroganz des Kaiserhauses eine reine Erfindung der roten Presse ist. War auch nicht anders zu erwarten. Königliche Hoheit waren sehr freundlich und zuvorkommend. Beinahe familiär, wenn man so sagen darf. Der Baron Reichswehroberst und mit ihm die ganze feine Gesellschaft Erfurts hat zu diesem Zeitpunkt nicht die geringste Ahnung, dass dieser Prinz ein ganz außerordentliches Geheimnis verbirgt.